MC, India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik mit einem Special Feature aus der Reihe Studio Talk. AMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special-Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei AMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache viele Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten Musiktiteln. AMC, India Meets Classic, wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen. www.imcradio.net imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic zu unserem Special Studio Talk. Mein Name ist Lothar Meyer. Es freut mich, Ihnen heute einen Studiogast zu präsentieren, den herausragenden Perkussionisten Trilok Gurtu aus Mumbai. Unser Studio Talk steht unter der thematischen Überschrift Die Reinheit der Musik mit dem Untertitel Die Wahrheit zur Spiritualität. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. Seit den 70er Jahren ist der indische Tabla-Maestro Trilok Gurtu als Perkussionist in den unterschiedlichsten Musikstilen unterwegs. In den 80er Jahren war Trilok mit dem englischen Jazzrock-Gitarristen John McLaughlin auf Welttournee. India Meets Classic hatte John McLaughlin im Mai 2008 für ein TV-Special für einen Backstage-Talk vor der Kamera. Trilok spielte mit herausragenden Musikern des Jazz, wie den Saxophonisten Jan Garbarek oder Charlie Mariano, und mit dem afroamerikanischen Trompeter Don Cherry oder dem Klangvirtuosen auf den Keyboards Joel Savinul, um den Bassisten Bill Laswell und den Tabla-Virtuosen Zaki Hussein formierte sich im Jahre 1999 Tabla Beat Science, eine Symbiose aus nordindischer Klassik, Asian Underground, Drum and Bass und elektronischer Musik. Trilok Gurtu spielte hier neben Karsh Kale und Talvin Singh für Veröffentlichungen dreier Alben, zuletzt im Jahre 2003. Zu den frühen Aufnahmen Triloks zählt Apocalypso im Jahre 1977 mit der deutschen Ethnic Fusion Band Embryo. 1987 veröffentlichte Trilok seine erste Solo-CD Ustfred. Hier findet sich auch seine Mutter wieder. Shobha Gurtu ist in Indien bis heute als Tumuri Queen bekannt. Die herausragende Sängerin der leichten indischen Klassik stand in der Tradition der Jaipur Authali Gharana und des Gesangsvirtuosen und Tabla-Spielers Ustad Abdul Karim Khan, Vertreter der Kirana Gharana, einer der indischen Musikschulen. Von seiner Mutter erhielt Trilok die Grundlagen im Tabla-Spiel vermittelt. Trilok Gurtu wurde am 30. Oktober 1951 in Mumbai, dem ehemaligen Bombay, geboren. Hier besuchte er auch die katholische Schule, die Don Bosco High School. Shobha Gurtu ist mit ihrem Sohn Trilok auf seiner ersten Solo-CD Ustfred zu hören. Ustfred ist 1987 bei Times Square Records erschienen. Jonas Hellborg spielt den Bass in dem nun folgenden Titel Shobha Rock. Im Weiteren begleiten El Shankar auf der Violine, Don Cherry auf der Trompete und Ralph Towner mit der Akustikgitarre. Es ist mir eine Freude, nun meinen Studiogast, den indischen Perkussionisten Trilogurtu aus Mumbai, in unserem Hamburg-Studio zu begrüßen. Das Gespräch wurde am 3. Dezember aufgenommen. Namaste, hallo. Thank you for your coming. It's a great pleasure for me to have you here. We had short time before our studio talk today a wonderful concert. Vor dem Hintergrund einer 30-jährigen Präsenz auf allen großen Bühnen dieser Welt und in unterschiedlichsten Musikstilen interessierte mich zunächst, welchen Stellenwert Trilogurtu der indischen Klassik im 21. Jahrhundert im Kosmos der Musik beimisst. For me, Indian music has never left its the modernity. It's always been modern since 2000 years. That's how I see it now. And I never thought about it that I would reach this stage to speak like this. After all my experience before, when I was in India, Indian music was much not known because we didn't have internet. The only source of media was radio, and whatever the BBC or whatever we got, Voice of America, whatever would send through All India Radio, and then it wouldn't really do justice because they were all not the artists you want to know. Maybe it's a B, A class, B class, special. Nun, ich habe mich nie von der indischen Musik abgewendet. Sie ist seit 2000 Jahren modern. So begreife ich die indische Musik. Ich habe mir aber nie vorstellen können, dieses Niveau zu erreichen, über das ich heute hier sprechen kann. Als ich in Indien aufwuchs, hatten wir das Radio als einzige Quelle. BBC, Voice of America und All India Radio. Diese Medien konnten dem Spektrum an Musikern unterschiedlichen Niveaus jedoch nicht gerecht werden. In Indien haben wir viele Kategorien, B-Class, E-Class oder Special-Class. Und das Publikum war sehr naiv, was die indische Klassik betrifft. Man steckte die indische Klassik in die Ecke von Meditationsmusik und sie wurde damit sehr restriktiv behandelt. Es war wenigen bekannt, dass die indische Musik Improvisation ist. Bis heute wissen das nicht viele. Es ist erstaunlich, wie wenig man über Indien weiß und wie wenig die Inder über sich selbst wissen. Das überrascht mich. Die indische Musik war für mich immer auch moderne Musik. Ich bin Musikern wie Ravi Shankar, Ali Akbar Sahib, Pandit Jatulal und Pandit Ram Narayan dankbar, die indische Klassik in den Westen eingeführt zu haben. Viele folgten ihrem Beispiel. Das Publikum dachte bis dahin, dass es nur die Sitar gab. Heute verändert sich das mit der jungen Generation und dem Internet. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Es scheint so, dass wenigstens die Musiker auf höchstem Niveau über indische Musik Bescheid wissen. Genau weiß ich es nicht, wie viel sie wissen und wie tiefgehend die Inder selbst über die indische Musik Kenntnis haben. Allgemein ist es so, dass die Inder dem Westen folgen, anstatt sich auf ihre eigene Herkunft zu besinnen. Sie beschreiten die Fußspuren anderer. Trilogurtu, in Mumbai oder Bollywood, der Filmhauptstadt Indiens geboren, steht weltweit in Persona für Crossover und Fusion. Dieser Ausnahmemusiker spielte afrikanische und tibetische Musik, gleichermaßen Jazz und Avantgarde. Die indische Klassik selbst bildet sich in zwei Systemen ab, der nordindischen Klassik, Hindustani, und der südindischen, der kanadischen Musik. Welche Besonderheiten zeichnen nun beide aus? I don't see, you know, I'm saying, always saying that music is one. I have come to this conclusion. Why I've come to this conclusion? I read a lot of books. I basically loved spirituality. But just to love. Ich sehe keinen Unterschied. Ich sage immer, dass Musik eins ist. Ich bin zu dieser Schlussfolgerung gekommen. Warum? Ich habe viele Bücher gelesen und grundlegend liebe ich die Spiritualität sehr. Das heißt aber noch nicht, dass man auch spirituell handelt und ehrbar ist. Ich habe nie an Religion geglaubt oder bin in den Tempel gegangen. Ich hatte schon immer eine rebellische Haltung, auch als ich noch in Indien lebte. Ich habe meinen spirituellen Lehrer, Sadhguru Ranjit Maharaj, getroffen. Es ist Fügung, einen Heiligen wie ihn zu treffen. Für mich ist er wie ein Vater, wie eine Mutter. Und mein Großvater ist Sadhguru Sitrami Maharaj. Beide kommen ursprünglich aus dem Bijapur-Distrikt, im Bundesstaat Karnataka, aus der Nähe von Maharashtra. Ich versuche von ihnen zu lernen, zu verstehen, so wie sie mich unterrichten. Sehr verschiedene Dinge. Es ist die Aufgabe des Schülers, es zu betrachten und daraus etwas zu machen. In Indien existiert Parampara, Guru Sisha Parampara. Es ist ein Stammbaum, dem wir folgen müssen. Es ist eine mündliche Form des Unterrichtens. Man respektiert im höchsten Maße den Lehrer. Es hat auch mir geholfen, den spirituellen Aspekt in der Musik zu verstehen. Meinen spirituellen Lehrer schätze ich viel höher ein als einen musikalischen Lehrer. Man kann von ihm die vielen kleinen Details lernen. Aus diesem Blickwinkel habe ich die klassische Musik betrachtet. Was bedeutet die klassische Musik? Muss man sie der Hindustani, der kanadischen Musik zuordnen? Ich würde sagen, nein. Betrachtet man die Geschichte zur kanadischen Musik, muss man zur dravidischen Sprache zurückblicken. Es war vor der Zeit, als die Arier nach Indien kamen. Darum ist die Rhythmik in Südindien unvergleichlich. Du könntest John McLaughlin fragen, er wird dir das bestätigen. Auch für ihn war es der Grund, nach Südindien zu gehen und nicht in den Norden. Aus dem gleichen Grund ging ich in den Süden. Ich habe immer Trommeln geliebt und dafür gelebt. Die südindische Musik kommt mir hier entgegen. In der nordindischen Musik hat man mehr Spielraum, während die südindische Musik präziser ist. Die Mischung macht's, so denke ich nicht in Kategorien. Natürlich würde ein Meister der nordindischen Klassik, ein Purist, dem nicht zustimmen. Es hätte für ihn einen zerstörerischen Charakter. Aber das kümmert mich nicht. Die Ragaskalen der nordindischen und südindischen Klassik sind die gleichen. Sie besitzen nur verschiedene Namen. Das John McLaughlin Trio spielte im Jahre 1989 die CD Live at the Royal Festival Hall ein. John McLaughlin ist auf der akustischen Gitarre und mit Gitarren-Synthesizer zu hören. Es begleitet Kai Eckert auf dem Bass. Mother Tongues präsentiert uns Trilo Kurtu in einem herausragenden Drum-Solo. So the aspect as you describe it for the new upcoming generation of musicians, as you describe it now, in my question about what expect you today in that way, as you has been trained from first your mother, Shubha Kurtu, she's still famous as the Tumri queen. She is. She is, and I love her music a lot. The Tumri is a Indian light classical form. It's more devoted to Krishna. So, vor dem Hintergrund des für die indische Musik eigenen Rhythmiksystems Tala bat ich Trilok Kurtu um eine Einschätzung zur pädagogischen Ausbildung, mit Vergleich zu den Unterrichtsprinzipien dieses so herausragenden Perkussionisten und Tabla-Spielers. Trilok Kurtu selbst erfuhr die musikalischen Grundlagen unter der Anleitung seiner in Indien berühmten Mutter, der Tumri-Queen Shubha Kurtu. Welche Erwartungen stellt er selbst an die musikalische Ausbildung von heute? Ich denke, dass keine der Musikkategorien für sich gesehen schlecht ist. Beschäftigt sich ein junger Musiker mit ihnen, können sie ihm hilfreich sein, ein guter Musiker zu werden und auch als Mensch. Sie sollten es tun, es ist nichts Schlechtes. Man kann gute Musik nicht nur in Indien finden, sie ist überall. Es verhält sich wie mit Gott. Gott ist überall. Der Raum dafür ist überall. Auch hier bin ich meinem Lehrer Sudhguru Ranjit Maharaj dankbar, dass ich diese Dinge verstehen darf. Vielmehr kommt es aber darauf an, wie man aufwächst, wie man ausgebildet wird. Als erstes sollte man die Musik lieben, dann kann man sie auch respektieren. Man kann sie nicht respektieren und dann anfangen, sie zu lieben. Ich wuchs in einer musikalischen Familie auf. Bereits mein Großvater war ein großartiger Sitar-Spieler, wenn er es auch nie öffentlich zeigte. Aber ich habe es ihm zu verdanken, all diese großartigen Musiker kennengelernt zu haben. Sie veranlassten mich, selbst zu spielen. Sie waren zu Gast in unserem Hause und sie sprachen über Musik. All die Zeit hörte ich ihnen zu. Das Musikhören war eine große Sache für mich. Ich nahm sie schnell auf, habe sie mir zu eigen gemacht. Ich entwickelte dafür eine Begeisterung. Nachdem ich gut gespielt hatte, wurde ich mit Leckereien verwöhnt. Ich liebte Mangos und so bekam ich Mangos und begann die Musik zu lieben. Meine Mutter hatte mir immer vorgesungen. Es waren gute Lehrbeispiele. Heute vermissen wir das. Man braucht Vorbilder. Man kann sich nicht selbst zum Vorbild machen, sich nicht selbst erfinden. Meine Mutter hatte darüber nie bewusst nachgedacht. Sie war sich all dessen nicht bewusst. Sie sagte, was hat das alles mit Musik zu tun? Auch kurz bevor sie starb und ihren Körper verließ, fragte sie, was das alles zu bedeuten hat. Sie erzählte mir über ihren Gesang. Wenn ich singe, möchte ich meinen Körper verlassen. Es war Tradition, für Bäume, Vögel zu singen. All die ganze Zeit Musik. Wenn man dies alles erfährt und damit aufwächst, kann man keinen falschen Weg beschreiten. Man wird auf den richtigen Pfad geleitet. Diese Erziehung verhalf mir dazu, dass ich mich auf der richtigen Seite befand. Ich habe viele Hauskonzerte erlebt, man nennt sie Mephil. Wenn es ein Musikfestival gab oder Puchas und Musik, all die Topmusiker kamen zu meinem Haus. Kishore Amonkar, Jitendra Abhishekar, Sultan Khan, alle kamen sie. Das sind nur einige wenige der vielen Namen. Sie alle kamen der Musik zuliebe und um sie mit jedem zu teilen. Das haben wir heute verloren. Es wird akademisch und sie spielen wie Akademiker. Eine der Besonderheiten der indischen Klassik neben der spirituellen Dimension ist das Konzept der Emotionen, der Rasas. Die Ragaskalen werden in ihrem Stimmungsbild nach neuen emotionalen Ausdrucksformen interpretiert. Wie schlägt sich dies in der indischen Rhythmik nieder? See, Indian music is vocal, first of all. It's vocally based. And then you touch the instrument. Here it is different. You play the instrument, there's no vocal in Western. It's mostly using it intellectual. It's very intellectual somehow. And then you call it soulful, but the mind comes first. Die indische Musik ist vokal. Zuallererst hat sie eine vokale Basis. Und dies führt dann zum Instrument. Hier im Westen ist es anders. Man spielt das Instrument ohne Gesang. Die Musik ist intellektuell, sehr intellektuell. Und danach kommt das Seelische. Der Verstand kommt zuerst. So ist das in Indien nicht. Durch die Übersetzung des Gesangs ist die indische Musik viel direkter. Erst dann kommt das Instrumentalspiel. Das Instrument steht in Indien nicht an erster Stelle. Es ist ein anderer Prozess. Ich kann dem Zuhörer hier nur wiedergeben, was ich zu Hause jeden Tag und die vielen Nächte erlebt habe mit großartigen Musikern, die zu Besuch waren. Meine Mutter habe ich als Tabla-Spieler begleitet, niemals als Solist. Ich habe mir alles selbst beigebracht. Erst später habe ich von anderen gelernt. Ich konnte beobachten, wie sie sich auf eine Sache konzentrieren, auf eine einzige Note. Das ist der Grund, warum sie am Morgen dasitzen und das Sa singen. Es entspricht in der westlichen Musik dem Do, nur diese eine Note. Und wenn sie richtig gesungen wird, bringt es dich auf den richtigen Weg. So ist das. Dieser emotionale Aspekt in der Musik, Rasa, hängt von jedem Musiker im Einzelnen ab und wie er damit umgeht. Es braucht viel Disziplin, viel Übung. Es kommt auf die Art des Trainings an und was man studiert. So ist es. Auf diese Weise erlernt man zu improvisieren. Ein Raga kann sehr lange dauern. 3 Stunden. Heute auf den Festivals spielt man 10 Minuten, 5 Minuten, 50 Minuten. Zu jener Zeit hatten wir ein sehr gut gebildetes Publikum. Es war unbeschreiblich. Ich bedauere es sehr, sagen zu müssen, dass das Publikum heute es nicht mehr ist. Ich habe also eine Entwicklung durchlaufen, um ein guter Musiker zu werden. Wenn man eine gute Rede halten möchte, braucht man einen guten Zuhörer. Wir hatten das zu jener Zeit. So ist es mit den Rasas und der musikalischen Energie. Trilok Gurtu ist ein Musiker, für den es keine Stilrichtungen, kein Denken in Kategorien gibt. Dies zeichnet sich in seiner gesamten musikalischen Laufbahn von mehr als 3 Jahrzehnten ab.